aber passiert? Wie kann das geschehen, dass es im Sommer friert, dass Uhren rückwärts gehen, dass man sich im Spiegel plötzlich gar nicht mehr sieht, nanu? Frag doch Alice, Alice im Wunderland. Wer trinkt beim Hutmacher Tee? Wer kann plötzlich fliegen?